Ich möchte gerne ein Autogramm von Wim Tölke. Und ich eins von Wum. Ja. Ja. Ja! Und ich eins von Wendelin. Ich eins! Und von mir nicht! Heute Abend bleib ich auf und guck den großen Preis. Der Vati hat einen guten Tag und sagt, na ausnahmsweise. Wim, Wum und Wendelin, das sind die großen drei. Und hast du Glück beim großen Preis, bist du ganz groß dabei. Wim, Wum und Wendelin, das sind die großen drei. Und hast du Glück beim großen Preis, bist du ganz groß dabei. Der Wendelin ist wirklich süß, noch toller ist der Wum. Und fragst du mich noch nach dem Wim, nur der ist auch nicht dumm. Sag, mach dir nichts daraus, du bist ja noch so klein.